Gut. Ja, hallo, guten Abend. Guten Abend. Was ist mein Name? Ich bin als Assistentärztin hier tätig und würde gern mit Ihnen das Aufnahmegespräch durchführen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, natürlich. Hauptsache, jemand hilft mir. So, als würde ich ein paar Fragen zu Ihrer Person stellen. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Irma Müller. Okay. Können Sie bitte mir Ihren Vor- und Nachnamen buchstabieren? Ja, der Vorname ist I-R-M-A. Irma. Ja. Und der Familienname ist Müller. M-U-Umlaut, Ja. also Ü-Doppel-L-E-R. Ja, sie ist Frau. Ja, eine Frau. Okay, Frau Müller. Wie alt sind Sie? Ich bin 37 Jahre. 30. Wann Schöner sind Sie genau geboren? Name. Am 13.7. 85, gar nicht wahr, 86. 30. 13.07.86. Okay, 86, alles klar. Wie schwer sind Sie? Oh, ich wiege so 69 Kilo. 69. Wie groß sind Sie? Sie fragen schwierige Sachen. 1,68 Meter. 88. Ja, 68. Okay. Was führt Sie aus? Was für Beschwerden haben Sie? Ja, ich habe solche heftigen Bauchschmerzen. Und zwar hat es eigentlich nach dem Mittagessen angefangen. Da habe ich erst gedacht, dass das irgendwie mit dem Essen zusammenhängt. Da war das so auf Magenhöhe, ja. Und dann ist es aber nachher so runtergewandert auf die rechte Seite. Und also, das sind ganz stechende und krampfige Schmerzen und die werden irgendwie immer schlimmer. Also ich hatte jetzt gehofft, das würde sich vielleicht verbessern, wenn ich mich im Moment hinlege oder so, aber im Liegen ging es überhaupt nicht. Und ja, was dann so erträglich war, wenn ich mich so auf dem Stuhl so zusammengehockt habe, ja, und so die Beine ganz eng angezogen. Dann dachte ich so, jetzt kann ich es ein bisschen aushalten. Aber ich habe gedacht, bis morgen früh kann ich damit nicht warten. Da muss ich heute Abend noch irgendwie zum Arzt gehen. Ja, okay. Das ist eine weise Entscheidung, ins Krankenhaus zu kommen. Ungefähr seit wie viel Stunde haben Sie diese Beschwerde? Naja, jetzt haben wir es 8. Ich würde so sagen, seit angefangen hat es so vor 7 Stunden, 6, 7 Stunden. 6, 7 Stunden. Okay. Sind Sie Beschwerden plötzlich oder langsam angefangen? Ich würde sagen, die sind plötzlich aufgetreten, ja, und dann immer schlimmer geworden. Okay. Wo war die Schmerzen am Anfang genau? Am Anfang so, ja, da dachte ich halt, es ist was mit dem Magen, da war das so um den Bauchnabel rum, so. So, unterhalb der Rippen. Ja. Aber in der Mitte. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass es so nach rechts unten gewandert ist. Alles klar. Okay, die Schmerzen genau beschreiben. Sie haben schon gesagt, heftige, krampfartige Schmerzen. Sind sie eher dumpf, drückend, Nee, stechend? eher stechend. Stechend. Okay. Strahlen die Schmerzen irgendwohin aus? Zum Beispiel in Nee, der ich Rippe. würde sagen, ausstrahlen tun die nicht. Die sind so auf den Bauch jetzt, auf die rechte Seite beschränkt. Alles klar. Wie stark Ihre Schmerzen auf einer Schmerzskala von 0 bis 10, wobei 0 kein 10 sehr stark ist? Ja, das ist schwer einzuschätzen. Also jetzt sind die, würde ich sagen, so zwischen 6 und 7. 6 und 7. Okay. Aber Sie also am haben. Anfang war es nicht so schlimm, ne? Okay, alles klar. Sie haben starke Schmerzen. Könnten Sie bitte diese Schmerzen noch ein bisschen aushalten? Am Ende des Gesprächs kann ich Ihnen sofort ein Schmerzmittel geben. Ja, wenn das irgendwie hilfreich ist, dass sie da erstmal alle Fragen stellen, klar, warten wir dann. Ich habe das Okay. ja schon ein paar Stunden. Okay. Sie haben schon erwähnt, dass die Schmerzen nach dem Mittagessen angefangen haben. Ja, hat angefangen, ja. Was haben Sie genau gegessen am Mittag? Ja, ich hab Gemüse und Kartoffeln gegessen und so gebratene Hackfleischbällchen und zum Nachtisch Pudding und Obst, also irgendwie nichts Auffälliges. Okay, einstanden. Okay. Früher hatten Sie ähnliche Beschwerden oder ist das erstes Nein, Mal? ich kenne das überhaupt nicht, solche Bauchschmerzen. Also klar kenne ich Bauchschmerzen, wenn ich meine Periode habe oder als ich die Kinder bekommen habe, ja. Aber nee, solche Bauchschmerzen kenne ich nicht. Okay. Haben Sie dagegen etwas eingenommen? Zum Beispiel Nein, Medikamente? nein, nein. Überhaupt nicht hilfreich. Ja, okay. Okay. Haben Sie bestimmte Auslöser bemerkt für diese Schmerzen, oder? Na, angefangen hat es halt nach dem Essen, aber ja, und ich musste mich auch einmal übergeben und mir ist schlecht, aber ich habe jetzt irgendwie nicht so den Eindruck, dass das vom Magen herkommt, weil das jetzt mehr so im Unterbauch wehtut. Alles klar, einverstanden, okay. Haben Sie auch Übelkeit? Ja, schlecht ist mir schon auch, ja. Ja, okay. Wie sieht Ihre Erbrochene aus? Ist das Naja, Essen das war das dann nicht Mittagessen halt, was ich flüssig? gegessen hatte. Ne? Okay. Sie haben einmal Erbrochen. Ja. Okay. Haben Sie Fieber oder fühlen Sie sich fiebrig? Oh, gemessen habe ich nicht, aber tatsächlich haben Sie recht, ich fühle mich so ein bisschen heiß. Und jetzt ist es natürlich auch heute ein warmer Tag, aber ich fühle mich schon ein bisschen fiebrig, würde ich schon sagen. Ja, aber wie gesagt, gemessen habe ich das nicht. Alles klar. Leiden Sie unter Schüttelfrost, Schweißausbrüche oder Nachtschweiß? Nein, nein, nein, normalerweise überhaupt nicht. Und jetzt habe ich auch keinen Schüttelfrost. Nein, nein. Okay, alles klar. Und also, ja. Haben Sie Veränderungen beim Wasserlassen bemerkt? In der letzten Zeit haben Sie ja Nee, ist mir nicht aufgefallen. Schmerzen nicht okay. Okay, wie ist Ihr Stuhlgang? Haben Sie Durchfall oder Verstopfung oder ganz normal? Ich würde sagen, ganz normal. Ganz normal, okay. Wann war die letzte Stuhl? Oh, ich würde sagen, ich glaube, heute Morgen war das, ja. Morgen, ja. Ja, ist alles in Ordnung? Haben Sie ja Auffälliges bemerkt? Verstopfung? Nee, da ist mir nichts aufgefallen, das war so wie immer. Alles klar. Gehen Winde auf? Haben Sie oder Probleme? Sie meinen, ob Winde? ich Blähungen habe oder was? Winde? Gehen Winde ab? Ja, zwischendurch habe ich manchmal Blähungen, aber jetzt heute nicht extrem. Okay. Okay. Okay. Ist Ihnen schwindelig? Schwindelig? Nee, schwindelig ist mir nicht. Schlecht ist mir nur und Bauchweh habe ich. Okay. Haben Sie Sauerausstoß, Sodbrennen? Nee, das kenne ich gar Ja. nicht. Okay. Ist Ihnen Herzrasen, Herzstupfen oder Brustschmerzen aufgefallen? Nein, nein, da oben tut nichts weh, mir tut nur der Bauch weh, wirklich nur der Bauch. Alles klar, alles klar. Wie ist Ihr Appetit? Also normal ist der gut, aber heute ist mir jetzt überhaupt nicht nach Essen zumute. Okay, haben Sie in der letzten Zeit ab oder zugenommen? Nee, überhaupt nicht. Also, ich meine, ich wiege mich jetzt nicht jeden Tag, aber ich meine, das ist stabil. Ja, alles klar. Frau Müller, jetzt hätte ich ein paar Fragen zu Ihrer Geschichte. Leiden Sie an chronischen Erkrankungen wie Bluthochdruck, Zuckerkrankheit, Asthma, Gicht oder? Ja, also was ich habe so ein bisschen eine chronische Bronchitis, ne? Also gerade im ganzen Herbst und Winter über habe ich immer viel. Im Sommer geht es, ja, aber also wenn die kalte Jahreszeit kommt, habe ich oft so Husten. Und was ich eben auch habe, bei mir ist eine Schilddrüsenunterfunktion bekannt. Deswegen muss ich immer Thyroxin nehmen. Entropsin, ja. Okay. Seit wann haben Sie diese Krankheiten? Erstmal chronische Bronchitis, seit wann? Ach, das habe ich eigentlich schon als Schülerin gehabt oder als Ja. junge Frau. Also das habe ich bestimmt schon 15 Jahre, ja. Okay. Und Und die Schilddrüse? Schilddrüse, das hat man erst so vor 7, 8 Jahren festgestellt. Okay, 7, 8 Jahre. Okay. Wissen Sie die Dosierung von L-Troxin? Oh, das kann ich Ihnen jetzt gerade nicht sagen, was da drauf steht. Das wird Okay. ja immer angepasst und also ich weiß jetzt nicht, ich habe den Zettel zu Hause. Alles klar. Sie nehmen einmal morgens, oder? Ja. Okay. Nehmen Sie noch andere Medikamente ein, außer Nee, also sonst nichts. Nein, nein. Etruxin? Alles klar. Frau Müller, wurde sie schon einmal operiert? Das ist aber schon sehr, sehr lange her. Als Kind habe ich mal die Mandeln rausbekommen, als ich 10 Jahre alt war. Ja, das war's, oder? Sonst, ja, also Kinder Ja. sind spontan gekommen Ja, und natürlich. also keine OPs sonst. Alles klar. Ist Ihnen Allergien bekannt? Soweit ich weiß, habe ich keine Allergie. Also ich glaube, ich kann wirklich alles vertragen. Eigentlich bin ich ein ganz gesunder Mensch. Okay, alles klar. Wann war Ihre letzte Blutung, Monatsblutung? Ah, es ist jetzt 2,5 Wochen her. So, ja, ist es möglich, dass Sie schwanger sind? Würde ich Oh ausschließen. mein Gott. Ja, okay. Okay. Okay. Hatten Sie in der letzten Zeit eine Reise oder waren Sie im Ausland gewesen? Ja, wir waren im Sommerurlaub, aber nicht im Ausland. Alles klar. Rauchen Sie, Frau Müller? Nein, ich habe noch nie geraucht. Ja, das ist super, prima. Trinken Sie Alkohol? Ja, hin und wieder trinke ich mal ein Glas Wein, aber wirklich nicht so ganz oft. Alles klar. Jetzt würde ich gerne ein paar Fragen zu Ihrer Familie stellen. Leben beide Eltern noch? Die leben beide noch, zum Glück, ja. Ja. Leiden Sie an chronischen Erkrankungen? Erstmal Vater. Mein Ja, Vater, beide. der hatte mal so Herzprobleme. Da hat man vermutet, dass er vielleicht einen kleinen Herzinfarkt hatte. Den hat er aber gut überstanden. Ne? Und jetzt kriegt er Medikamente und jetzt geht es ihm eigentlich so ganz gut. Und meine Mutter ist gesund. Ja, meine Mutter gesund. Okay. Okay. Ja. Hatte Ihr Vater eine Herzkoronaruntersuchung, oder? Ich meine, das haben die Oder? damals gemacht. Kann auch sein, dass sie da irgendwie einen Stent reingesetzt haben. Ich weiß das gar nicht mehr so ganz genau. Aber da war er mal eine Weile in der Klinik. Alles klar. Haben Sie Geschwister? Eine Schwester habe ich ja. Ist sie gesund? Leider nicht. Die hat irgendwie im relativ frühen Alter hat die Brustkrebs bekommen. Ja, ich habe mein Beileid. Aber sie ist behandelt und wir hoffen, dass sie alles überstanden hat. Ja, sehr gut, ja. Okay. Was machen Sie beruflich? Ich arbeite bei einer Versicherung. Sehr schön. Ja, im Büro meinen Sie? Ja, das ist Büroarbeit, genau. Okay. Wie ist Ihr Familienstand? Ich bin verheiratet. Verheiratet. Okay. Haben Sie Kinder? Ja, ich habe zwei Kinder, einen Sohn, eine Tochter. Okay. Sind Sie gesund? Ja, zum Glück sind die Ja. kerngesund, ja. Super. Okay. Frau Müller, ich habe jetzt meine alle Fragen gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen oder haben Sie Fragen an mich? Ich wüsste jetzt nicht, habe Ihnen so viel erzählt. Insofern denke ich, dass da nichts mehr ist, was ich Ihnen noch erzählen kann. Ich möchte natürlich jetzt gern wissen, was das sein kann und ob ich im Krankenhaus bleiben muss und wie wir das wieder wegbekommen, diese Schmerzen, ja. Ja. Das würde mich schon interessieren. Aber sonst, also dass ich irgendwie jetzt noch was Zusätzliches erzählen kann, fällt mir nichts ein. Okay. Ja, jetzt ist es so früh, etwas genau zu sagen, aber ich denke, Sie haben Probleme, zum Beispiel, weil ich denke, Sie haben Probleme, Sie haben eine Blinddarmentzündung wahrscheinlich. Aber das ist jetzt Notfall, zur Abklärung brauchen wir noch ein paar Untersuchungen. Wie körperliche Untersuchung, Blutuntersuchung und Abdomenultrasonografie. Nach der Untersuchungsergebnisse kann ich Ihnen genau sagen, was fehlt Ja, Ihnen. okay. Ja, Sie sollen für weitere Untersuchungen und Behandlungen bei uns bleiben. Muss ich denn stationär bleiben? Ja, wahrscheinlich ja. Wir Okay. müssen Ihre Ja, dann muss ich zu Beschwerden Hause Bescheid nutzen. sagen, dass die mir meine Sachen bringen, ne? Ja, es wäre gut, ja. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Wir besitzen im Krankenhaus die nötigen Sachen. Ah, das ist auch gut, dass ich erstmal über die Runden komme. Jetzt muss Ja. ich meinen Mann ja erstmal um die Kinder kümmern, ne? Ja, da Ja, müssen wir mal genau. schauen, wie das geht, ja. Genau. Gut, Ja, alles klar. bitte warten Sie, ich rufe Sie gleich. Super, ja. Ja, danke. Dankeschön. Haben Kollegen oder Kolleginnen andere Fragen? Entschuldigung, ich konnte heute nicht so viel zuhören. Weil das Internet nicht funktioniert? Ja, ich hatte, ja, nein, mit meinem Computer. Ah, okay, ja. Manchmal ist das so. Ja. Dann kommen Kolleginnen. von Ihnen schon mal keine Fragen. Vielleicht Impfstatus. Wir haben noch nicht. Ja, Impfstatus hat sie nicht gefragt, genau. Ja. Also ich bin natürlich gegen alles Klassische geimpft und Corona bin ich auch geimpft, ja. Keine, Ansonsten würde ich sagen, ja, ja? keine Fragen, ich denke. Doch, Ich Allergien glaube, auch. sie hat wirklich sehr vollständig gefragt, ne? Also da waren sehr komplett, würde ich sagen, hat sie alles abgefragt. Ich wüsste nicht, was ich auf meinem Zettel habe, was ich nicht gesagt habe. Ja, okay. Okay. Können wir als Tagesgespräch anfangen? Ja, Von bitte. mir aus immer. Ja, Ja, okay. okay. Ja. Hallo, guten Abend, Frau Oberärztin. Ich habe heute eine neue Patientin gesehen. Hätten Sie Zeit für mich? Ja, natürlich. Ja. Wen haben Sie denn gesehen? Ja, die Patientin heißt Irma Müller. Frau Müller ist 37 Jahre alt, geboren 13.07.1986, 1,68 Meter groß, 69 Kilogramm schwer. Sie kam Okay. um heute wegen seit 8 Stunden bestehende heftige, krampfartige postprandiale Bauchschmerzen. Die Schmerzen seien plötzlich nach dem Essen im periumbilikalen Bereich angefangen und hätten sie sich im Laufe der Zeit an rechte Unterbauch gewandert. Sie sind gewandert, Sie sind in den Unterbauch gewandert, ja? Ja, die Schmerzintensität liegt 6 bis 7 auf einer 10er Schmerzskala. Genannt, Ja, ja? genannt. Die Frage nach Ausstrahlung für ihre ähnliche Medikamente und Auslöser wurden verneint. Früher ähnliche Beschwerden wollten Sie sagen, ne? Ähnliche Beschwerden. Ja, sie fühle sich fiebrig, aber sie hat kein Fieber gemessen. Die Beschwerden ist mit Nausea und einmaliger Erbrechen Einhergegangen, Einhergegangen, die Fragen einhergegangen, Die vegetative Anamnese ergab sich inappetent. Die vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf Inappetenz wegen dieser Beschwerde. Die Fragen nach Ruktus, Pyrosis, Tachykardie, Angina pectoris, Furdunfernheit. An der Vorerkrankungen leiden sie an der Vorerkrankungen sind folgendes besteht ja okay an der Nicht Vorerkrankungen an leiden der Vorerkrankungen, an Vorerkrankungen. sie okay. An Vorerkrankungen leiden sie an seit 15 Jahren chronischen Bronchitis. Leiden sie, leidet sie. Okay. Konjunktiv, nicht konjunktiv, okay. Okay, an Vorerkrankungen leidet sie an seit 15 Jahren chronische Bronchitis und seit 8 Jahren Hypertyreose. Als Medikament nimmt sie Eltropsin unklare Dosis einmal morgens. Sie wurde mit Sehintelligenz tonsillektomiert. Allergien bestünden nicht. Die letzte Monatsblutung war vor 2,5 Wochen. Die Noxun-Anamnese ist unauffällig bis auf Alkoholkonsum, ein Glas Wein, gelegentlich. Gelegentlich Alkoholkonsum, ein Glas Wein. In der Familienanamnese fanden sich koronare Herzkrankheit bei dem Vater und Bei dem Vater, ne? Oder beim Vater, bei dem Vater und Mama Karzinom bei der Schwester. Mutter ist gesund. Sie arbeitet bei Versicherung. Sie ist Angestellte bei, ja. Bei einer Versicherung, Ja, arbeitet bei einer Versicherung. Sie ist verheiratet und hat zwei gesunde Kinder. Die Okay. anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf eine akutes Appendizitis hin. Differentialdiagnostisch kommen extrauterine Gravidität, Gravidität, ja, entzündliche Darmerkrankungen in Betracht. Ja, Ja. okay. Diagnostisch würde ich erstmal die Patientin körperlich untersuchen. Worauf achten Sie bei der körperlichen Untersuchung? Bei der körperlichen Untersuchung. Ich achte, ob Abwehrspannung, Loslassschmerzen oder Druckschmerzen gibt es im Ja, Bauch. die Ja, klassischen Zeichen, ja. und ich messe Vitalparameter auch, weil Patientin fühlt sich warm. Warm, ja, Vitalparameter, okay. Vitalparameter, dann nehme ich Blut ab. Im Blut bestimme ich Blutbild, Entzündungsparameter CRP, Und was Blutzucker, erwarten Sie, wenn es wirklich Leberwerte, eine Appendizitis ist? ja, ich arbeite erhöhte CRP-Werte und Genau. Glukosewerte. Ja, da müsste man eigentlich schon gleich sehen, ne? Genau. Ja, Ja. gut. Und was machen Sie weiter für Untersuchungen? Ja, natürlich, ich möchte erstmal eine Abdomensonographie durchführen. Ja, bei der Sonographie erwarte ich Darmwandverdickung oder freie Flüssigkeit neben Appendiz. Ich warte freie Flüssigkeit neben Blinddarm. Ja. Ja, bin ich da? Ja, gut. Und Und ja, haben wenn es jetzt tatsächlich eine akute Appendix ist, was machen Sie dann? ich mache sofort ein chirurgisches Konzil. Und was machen wir dann? Wahrscheinlich. Und explorative Laparoskopie, oder? Ja, ich bin jetzt schon einen Schritt weiter. Also wenn sie wirklich eine Blinddarmentzündung hat, würde man den ja rausnehmen, ne? Ja. Gut, Chirurgie. also würde man heutzutage, würde man ja minimalinvasiv wahrscheinlich appendektomieren, oder? Ja, explodiert, ja, mit laparoskopisch, ja, Ja, meinst. genau. Gut. Ja, gut. Dann schauen Sie nach der Patientin. Ich bin gespannt nach den, was Sie mir berichten über Ihre Untersuchungsergebnisse. Und im schlimmsten Fall sehen wir uns dann nachher im OP wieder. Ne? Ja, Okay. Ja, sehr gut. Das war ziemlich gut, würde ich mal sagen. Ja, danke. das war erstens eine sehr schöne, komplette Anamnese und ich würde auch sagen, ein sehr vollständiger Bericht. Ich gebe natürlich zu, dass die Appendizitis jetzt nicht so ein wahnsinnig exotischer und sehr komplizierter Fall ist. Aber darf man auch nicht vergessen, dass es ja häufig nicht der Appendix ist. Ja, also in Deutschland wurden früher, also zu meiner Zeit, würde ich mal sagen, als ich so jung war wie diese Patientin, da wurden noch sehr, sehr viele Blinddärme operativ entfernt. Ja, und ich glaube, heute ist man deutlich zurückhaltender, weil man festgestellt hat, es ist gar nicht immer der Blinddarm, es ist eher irgendwas anderes. Ja, aber Ja. eigentlich sind die Symptome hier schon sehr klassisch beschrieben. Und ja, ich denke mal, da liegen Sie auf der richtigen Seite, ne? Da haben Sie sich richtig festgelegt. Ja, ich habe nur sprachlich ein paar, ganz paar Sachen gefunden. Nicht meine alle Fragen, sondern alle meine Fragen. Also ich habe alle meine Fragen gestellt. Nicht, ich habe meine alle Fragen gestellt. Dann war irgendwas, habe ich mir schnell notiert, aber irgendwie nicht richtig. Nach der Untersuchungen, nach den Untersuchungen natürlich. Ah Und ja, Jura. und ja, sonst, also ja, was glaube ich viel besser geworden ist, ist mit dem E dazwischen. Das machen sie nicht mehr ganz so oft. Und ich mache es auch. Ja, es war aber viel, viel besser, würde ich sagen. Und es gab viele fließende Sätze. Zwischendurch kommt das immer noch, also Ja. gerade in dem Berichtanteil. In dem Fragebereich eigentlich nicht, aber nachher im Berichtanteil kommt es schon nochmal. Es ist natürlich auch so eine gute Gelegenheit, noch einmal nachzudenken und sich noch einmal zu sammeln und die Begriffe zu formulieren. Ja, also ich glaube wirklich nicht schlimm. Also ich fand es wirklich sehr, sehr gut und wüsste jetzt nicht, was wir daran noch großartig diskutieren müssten.